Zeitung? Gute Zeitung. Gute Zeitung. Wo? In Genua. Sei ja so gut. Wo gehe ich zum Herrn Newton seinem Haus hin? Er hat eine dritte in Mexiko und noch andere Objekte. Was hält den Juden auf? Mit denselben Waffen verletzt, mit denselben Mitteln geheilt. Was habt ihr mit dem Leichnam, Prinz, gemacht? Ihn mit dem Staub gepaart, dem er verwandt. Wo ist dies Schauspiel? Ich habe alte Recht an dieses Reich. Mach dich nur auf nach London.